12. Ich habe gemacht. Fisch. Gestern. Ontem. Ich bin gegangen. Fui. Lustig. Divertido. Ich musste. Tive de. Wir sind gegangen. Fomos. Wir haben gemacht. Fizemos. Es hat mir gefallen. Gostei de.